Der Mordanschlag auf Formis hatte weitreichende Folgen für die Rundfunkaktivitäten der politischen Emigranten. Die Botschaft von Heydrich und vom Sicherheitsdienst der SS lautete: Auch im Exil konnte sich niemand sicher fühlen. Das förderte nicht unbedingt die Bereitschaft, vom Ausland aus die Stimme zu erheben. Zumindest war besondere Vorsicht geboten, wenn man über den Äther nach Deutschland dringen wollte. Die deutschen Kommunisten, die im Januar 1937 in Spanien den deutschen Freiheitssender 29,8 gründeten, arbeiteten deshalb von Anfang an unter strengster Geheimhaltung. Spanien befand sich im Bürgerkrieg zwischen der Volksfrontregierung und den rechten Nationalisten unter General Franco. Redaktion, Sendestudio und Sendeanlagen waren streng getrennt. Die Redaktion saß zunächst in Valencia, dann in Barcelona, das Studio war in Madrid. Hans Maaßen, der Sprecher des Senders, erinnerte sich 1965 in einer Sendung des DDR-Rundfunks an die konspirative Arbeit. Ja, bei dieser Arbeit am illegalen Sender lebte ich die 2 Jahre inmitten einer Großstadt wie auf einer einsamen Insel. Wir arbeiteten unter den strengsten Bedingungen der Konspiration. Niemand außer dem Sprecher, also außer mir, durfte das Studio betreten und niemand außer mir wusste in der Stadt von dieser Tätigkeit. Wie gesagt, die Redaktion saß 500 Kilometer entfernt in Barcelona. Der Sender stand in einem kleinen Dorf im Nordwesten von Madrid. Es war ein moderner Hochfrequenzsender, von der deutschen Firma Siemens-Schuckert hergestellt, der formal stillgelegt war, nicht in Betrieb war. Über diesen Sender liefen insgesamt 4 illegale Sendungen, außer unserer deutschen noch 3 andere. Und zwar eine italienische, eine bulgarische und eine portugiesische. Unsere Studios, die Sprecherstudios, befanden sich in einer Privatpension. Offiziell wohnten wir als Ausländer in einer Pension im 3. Stock und ein Stockwerk tiefer in einer stillgelegten Privatwohnung waren die Senderäume installiert. In diesem Gebäude selbst war das Zentralorgan der Republikanischen Allianz, die Tageszeitung der Republikanischen Allianz, untergebracht. Also ein Gebäude mit ziemlich viel Laufkundschaft, sodass es wenig auffiel. Jedenfalls haben wir den Sendebetrieb bis zum letzten Tag des Falls von Madrid aufrechterhalten. Der deutsche Freiheitssender 29,8 war auf Initiative des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands, das im Pariser Exil saß, gegründet worden. 4 Wochen nach Sendebeginn, am 11. April 1937, übergab der KPD-Funktionär Walter Ulbricht den Sender dem Komitee zur Schaffung einer deutschen Volksfront in Paris. Dieses Komitee wurde im Wesentlichen von der Pariser Exilgruppe des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller getragen. Heinrich Mann, der Bruder von Thomas Mann, nahm dabei eine führende Rolle ein. Das hieß, der Freiheitssender trat als Organ der Sammlungsbewegung aller Emigranten auf, die Hitler aktiv bekämpfen wollten. Jedenfalls auf dem Papier. Denn tatsächlich bestimmten weiterhin Exilkommunisten das Programm, die später in der DDR in führende Positionen gelangten. Gründungsredakteur war Gerhard Eisler, der in der DDR bis zu seinem Tod 1968 das staatliche Rundfunkkomitee leitete. Ihm folgte im Herbst 1937 Hans Teubner als Chefredakteur, der mit Erich Glückauf eng zusammenarbeitete. Teubner wurde in der DDR Professor für Journalistik an der Leipziger Universität und Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Im DDR-Rundfunk erinnerte er sich: Ich war aus dem Zuchthaus herausgekommen, ich gelangte über die Tschechoslowakei und Amsterdam dann nach Spanien. Auf geräuschlosen Bastschuhen ging es, damit man von der französischen Gendarmerie nicht erfasst werde, über die Pyrenäen, das ist gelungen. Und nun ging die Arbeit gemeinsam mit Oskar, Oskar war nämlich der Name für Erich Glückauf, los. Und es war in der Tat so, zunächst hatten wir wenig Material. Aber es war so, dass das Zentralkomitee einen gut funktionierenden Nachrichtenapparat eingerichtet hatte. Von und Deutschland nach Spanien. Eben, also von Woche zu Woche steigerte sich diese Aktualität. Das war zu danken den beherzten Antifaschisten, die unter großer Gefahr das Material aus den Rüstungsbetrieben, aus den Kasernen, aus den Häfen über die grüne Grenze brachten. Das heißt, aus Deutschland in die Tschechoslowakei oder nach Luxemburg oder nach Paris oder Dänemark. Und so gelangten wir in den Besitz der aktuellsten Informationen. Das war ja auch der Grund, weshalb so viele Menschen glaubten, das Sender könne doch nirgendwo anders sein als eben in Deutschland. Woher denn sonst diese unerhörte Information? Oder wir erfuhren Nachrichten aus dem Hinterland des spanischen Kampfes. Zum Beispiel der Partisan Reinhold Henschke, er ging durch die Grenze mit einem Rucksack voll Dynamit und zurückgekommen ist noch mit einem Kopf neuester Informationen. Die haben wir natürlich weitlich in unserer Sendarbeit ausgearbeitet.